kurz. Hör. Spiel. Endlose Hilfe von Andreas Eicke. Herr Fricke, bitte ins Beratungszimmer 11. Herr Fricke, bitte ins Beratungszimmer 11. Endlich. Nur Mut. Sie werden sehen, die Beratung wirkt Wunder. Seit einem Jahr mache ich das jeden Samstag und fühle mich danach wie neugeboren. Na, hoffen wir das Beste. Bevor wir mit der Beratung beginnen, möchte ich Sie bitten, in den neben der Tür befindlichen Automaten den grünen Therapiechip einzuwerfen. Dies dient der Personaleinsparung und somit Ihnen. Nehmen Sie doch bitte Platz. Guten Tag. Guten Tag. Tja, ich bin jetzt etwas unsicher, wie ich anfangen soll. Sie wissen nicht so recht, an welchem Punkt Sie zu erzählen beginnen sollen. Ja, ich hatte mir vorher genau überlegt, was ich Ihnen vortragen wollte. Aber jetzt bin ich irgendwie blockiert. Sie können sich hier völlig frei fühlen. Wollen Sie etwas länger nachdenken, tun Sie es. Ich stelle mir vor, was in Ihnen vorgeht und werde dann versuchen, Ihnen das wiederzugeben. Sie sind jetzt angespannt. Ja, es ist so, dass ich habe das Gefühl, dass ein Druck, der sich entladen muss, der sich bald entlädt, weil sonst platze ich. Sie haben den Eindruck, ich muss von irgendjemand einen Hinweis erhalten, weil der Druck sonst unerträglich wird. Genau, ich komme selber nicht mehr weiter, hänge hilflos herum und traue mir überhaupt nichts mehr zu. Sie haben im Moment das Gefühl, Sie allein schaffen das nicht mehr. Es prasselt im Moment alles auf mich ein. Und ich habe niemanden, der mir beisteht oder wenigstens mal zuhört. Sehen Sie, meine Freundin hat mich verlassen. Und jetzt kommt sie öfters, weil sie noch Sachen bei mir stehen hat. Und dann steht sie vor mir. Das ist so sachlich, so kalt. Das macht mich richtig fertig. Sie haben den Eindruck gewonnen, ich habe total versagt. Richtig, überall. Im Beruf und im Leben. Die Gruppe Ängste im Alltag bitte in Gemeinschaftsraum B. Ja, wissen Sie, ich bin Versicherungskaufmann und noch vor einem halben Jahr hat mich mein Chef über den grünen Klee gelobt. Man müsste mich fördern, in mir wird was stecken. Er wollte mir die schwierigeren Fälle anvertrauen. Für Routinearbeiten wäre ich ihm zu schade. Und seitdem bekomme ich nur noch alle schlimmste Routinearbeit. Sie wollen am liebsten überhaupt nicht mehr hingehen. Ja, es ist mir richtig unangenehm. Sie fürchten sich direkt davor. Morgens habe ich immer Angst, ins Büro zu gehen. Das ist so degradierend. Sie würden am liebsten woanders hingehen. Ja, endlich etwas tun, wo ich keine auf den Deckel kriege. Sie möchten sich einfach frei fühlen. So stimmt, und zufrieden sein. Sie möchten einmal so richtig gelassen sein. Also eher gleichgültig. Halt im Büro meine Zeit absitzen und mich auf zu Hause freuen. Und meinem Chef einmal so richtig die Meinung sagen. Ja. Sie haben gerade die Feststellung getroffen, ich will's noch mal anpacken. Aber diesmal nicht mehr so verbissen, sondern viel gelassener. Wenn Sie meinen. Glauben Sie, das auf andere Lebensbereiche anwenden zu können? Sehen Sie, zu meinem Chef habe ich halt keine Beziehung und im Büro kann ich eh nichts mehr verlieren. Aber bei meiner Freundin ist das halt schon was anderes. Wenn sie sagt, ich sei ein Feigling, dann trifft mich das eben. Sie sehen sich einem Vorwurf ausgesetzt? Ich finde das völlig ungerechtfertigt, weil dieser Vorwurf überhaupt keine Grundlage hat. Vor allem Sabine sollte das besser wissen. Aber ganz offensichtlich hat sie dem Druck nachgegeben. Die mögen mich nicht. Können Sie dafür irgendeinen Grund angeben? Ja, Sabine kennt die Leute schon recht lange, seit ihrer Schulzeit. Und diese Clique, ist Ihre Anlaufstation, in noch der... Noch eine Minute. Ja? Noch eine Minute. Also diese Clique, auf die geht sie ganz anders, viel vertrauter zu als auf mich. Und wenn ich mit ihr zusammen bin, dann reagiere ich vorsichtig, übervorsichtig. Ja, das kann sein. Und diese Übervorsicht hat Sabine mir als Feigheit ausgelegt. Und ich habe ihr nie widersprochen. Sie haben dadurch, dass Sie mit mir gesprochen und Ihr Problem vertieft haben, etwas mehr in sich selbst hineingeblickt und ein wenig mehr Mut bekommen. Ihr Tonfall ist ruhiger geworden. Hm. Ich habe so einen Gedanken zu fassen gekriegt. Ich bin jetzt ziemlich ruhig. Bei Sabine bin ich immer so angespannt. Sie haben sich jetzt vorgenommen, ich will's mal probieren. Ja, das habe ich. Ich werde einfach versuchen, Sabine gegenüber offener und direkter zu sein. Die Therapiezeit ist um. Die Therapiezeit ist um. Bitte begeben Sie sich an die Hauptkasse. Dort können Sie weitere Therapiechips erwerben. Ja, vielen Dank dann und auf Wiedersehen. Ein Hinweis auf unser Angebot der Woche. Leiden Sie unter Autoritätskonflikten mit dem Vater, mit dem Lehrer, mit dem Chef? Dann besuchen Sie unseren Intensivkurs Selbstbehauptung, Selbsterhaltung bei Dr. Carlos. Sie benötigen dafür 15 Chips der blauen Kategorie. Sie haben gerade die Feststellung getroffen, ich will es noch mal anpacken, dass Sie mit mir gesprochen, aber nicht mehr so verbissen vertieft haben, sondern diesmal viel gelassen hineingeblickt und ein wenig. Sie haben im Moment das Gefühl, Sie allein schaffen das nicht mehr. Sie wissen nicht so recht, an welchem Punkt Sie zu erzählen beginnen sollen. Das geht einem wohl immer so in einer solchen Situation, oder? Sie können sich hier völlig frei fühlen. Wollen Sie etwas länger nachdenken, tun Sie es. Ich stelle mir vor, was in Ihnen vorgeht und werde dann versuchen, Ihnen das wiederzugeben. Sie sind jetzt angespannt. Na ja, ist doch klar. Ich sitze hier einem fremden Menschen gegenüber und soll irgendetwas erzählen. Nein, das stimmt nicht. Ich will es ja auch. Sie haben den Eindruck, ich muss von irgendjemand einen Hinweis erhalten, weil der Druck sonst unerträglich wird. Ja, ich bin so ein bisschen festgefahren. Sie haben im Moment das Gefühl, Sie allein schaffen das nicht mehr. Sehen Sie, meine Mutter. Also, meine Mutter verlangt von mir, dass ich sie jeden Samstagnachmittag besuche. Und mittlerweile müsste sie doch eigentlich eingesehen haben, dass dies eine zu hohe Forderung ist. Seit kurzem habe ich einen Freund. Mit dem kann ich kein komplettes Wochenende verbringen. Wenn ich nämlich nicht am Samstag komme, macht mir meine Mutter die Hölle heiß. Taucht Sonntagmorgen auf, fragt vorwurfsvoll, wo ich denn am Samstag gewesen sei. Und ignoriert meinen Freund völlig. Sie haben den Eindruck gewonnen, ich habe total versagt. Ja, weil ich mich so gezwungen sehe, dass ich mich zwischen meiner Mutter und meinem Freund zu entscheiden hätte. Dabei existiert diese Alternative für mich gar nicht. Sie wollen am liebsten überhaupt nicht mehr hingehen. Wohin? Zu meiner Mutter? Aber ich sagte doch, wenn ich nicht komme, taucht sie auf. Sie fürchten sich so richtig davor. Ja, jedes Wochenende ist mir so richtig verleidet. Von vornherein. Sie würden am liebsten woanders hingehen. Ja, einmal an einem Ort sein, wo ich keinen Erwartungen und Forderungen ausgesetzt bin. Sie möchten sich einfach frei fühlen. Da würde dann der Druck der Forderungen abfallen und ich würde mich wohler fühlen. Suizidanten, bitte nach E4. Suizidanten, bitte nach E4. Sie möchten einmal so richtig gelassen sein. Ich habe mir schon einmal überlegt, dass es sehr schön wäre, wenn ich mit meiner Mutter in aller Ruhe über ihre Forderungen reden könnte. Und ich habe es eigentlich auch nicht aus den Augen verloren. Sie haben gerade die Feststellung getroffen, ich will's noch mal anpacken. Aber nicht mehr so verbissen, sondern diesmal viel gelassener. Ja, nein, das habe ich eigentlich nicht gesagt. So weit, wie Sie da glauben, bin ich wohl noch nicht. Aber mit der Gelassenheit, da könnten Sie schon recht haben. Glauben Sie, das auf andere Lebensbereiche anwenden zu können? Nun, eigentlich stimmt's bei mir überall. Mit Ausnahme halt mit meiner Mutter. Wenn ich mir vorstelle, dass ich jetzt vor ihr stehe und mit ihr in aller Ruhe reden will, die würde mich erst gar nicht zu Wort kommen lassen, sondern sofort schreien. Sie sehen sich einem Vorwurf ausgeliefert. Ach, wenn das nur einer wäre. Ein ganzes Bündel ist das. Das hört ja überhaupt nicht mehr auf. Können Sie dafür irgendeinen Grund angeben? Sie meinen, warum sie mir so viele Vorwürfe zu bieten hat, oder was? Noch eine Minute. Na ja, ich überlege mir das auch immer wieder. Und ich habe auch immer irgendwelche Ideen, woher das bei ihr kommen könnte. Aber wenn ich dann vor ihr stehe, dann... Nun, es fällt Ihnen wohl im Moment noch etwas schwer, darüber zu reden. Aber ich habe doch den Eindruck, Sie sind jetzt etwas gelöster. Ja? Sie haben dadurch, dass Sie mit mir gesprochen und Ihr Problem vertieft haben, etwas mehr in sich selbst hineingeblickt und ein wenig mehr Mut bekommen. Ihr Tonfall ist ruhiger geworden. Meinen Sie? Ja, stimmt schon. Ich bin im Gegensatz zu dem Zeitpunkt, als ich gekommen bin, wirklich ruhiger geworden. Sie haben sich jetzt vorgenommen, ich will's mal probieren. Das macht jetzt 40 Mark für zwei Beratungschips. Oder wollen Sie ein 10er-Abonnement nehmen? Dann kommen Sie günstiger weg. Ja, ich weiß nicht. Er hat nicht gesagt, ob ich noch mal... Hat es Ihnen denn gut getan? Ja, irgendwie fühle ich mich leichter. Er hat schon eine beruhigende Ausstrahlung. Na, sehen Sie, dann würde ich Ihnen zum Abonnement raten. Sie können es übrigens auch mit unserem Kosmetikservice kombinieren. Dann kommt Ihnen Therapie und Kosmetik nur 50. Solarium ist inbegriffen. Sie können sich hier völlig frei fühlen. Möchten einmal so richtig. Wenn Sie einmal überhaupt nichts sagen wollen, so können Sie das machen. Glauben Sie, Sie sehen sich an Ihren Lebensbereich anwenden zu können. Können Sie dafür irgendeinen Grund annehmen? Ja, es geht um meine Tochter. Ich komme mit der einfach nicht mehr zurecht. Die tanzt mir auf der Nase herum. Und wenn ich mal was zu ihr sage, dann... Sie können sich hier völlig frei fühlen. Wollen Sie etwas länger nachdenken? Tun Sie es. Ich stelle mir vor, was in Ihnen vorgeht und werde dann versuchen, Ihnen das wiederzugeben. Sie sind jetzt angespannt. Angespannt? Keine Spur. Sondern ganz einfach sauer, weil mein Fräulein Tochter um 12 Uhr nachts immer noch nicht erschienen ist. Sie haben den Eindruck, ich muss von irgendjemand einen Hinweis erhalten, weil der Druck sonst unerträglich wird. Der Druck wäre weg, wenn sie endlich erscheinen würde. Als Mutter ist man ja auch schon ein wenig in Sorge. Wer weiß, wo die sich wieder rumtreibt. Sie haben im Moment das Gefühl, Sie allein schaffen das nicht mehr. Richtig. Eigentlich ist es Sache von meinem Mann. Aber der hält sich da raus. Er ist sich zu fein dazu, Konsequenzen zu ziehen und mal richtig durchzugreifen. Ein paar Ohrfeigen zur rechten Zeit haben noch niemanden geschadet, bin ich der Meinung. Nur mein Mann halt nicht, der Feigling. Meine Damen und Herren, im Rahmen unserer Therapie-Werbewoche... Nicht durchdrehen, durchsetzen, hält Professor Hyde USA einen Vortrag zum Thema Karrieren durch Neurosen mit zahlreichen Beispielen aus Politik, Wirtschafts- und Geistesleben. Eintritt 5 D-Mark. Für Mitglieder des Psychocenter die Hälfte. Sie haben den Eindruck gewonnen, ich habe total versagt. Wieso ich? Das haben Sie wohl missverstanden. Mein Mann doch. Der kommt am Abend nach Hause und will dann seine Ruhe haben. Außerdem versteht er sich mit unserer Tochter sehr gut. Klar, weil er ihr ja auch nichts verbietet, ihr sogar noch Geld gibt. Und Sie? Sie wollen am liebsten überhaupt nicht mehr hingehen. Und sie kauft sich dann Zigaretten und Schminksachen und so Zeug. Wie bitte, was haben Sie gesagt? Sie fürchten sich so richtig davor. Was meinen Sie? Ich verstehe Sie nicht. Sie würden am liebsten woanders hingehen. Ja, genau. Die brauchen mich doch eh nicht mehr. Ich bin für die ja doch nur Köchin und Putzfrau. Sie möchten sich einfach frei fühlen. Ja, ich könnte gut mal Urlaub machen. Aber dann geht ja daheim alles drunter und drüber. Sie möchten einmal so richtig gelassen sein. Seien Sie mal gelassen, wenn Ihnen plötzlich noch ein kleiner Bambino ins Haus steht. Sie haben gerade die Feststellung getroffen, ich will's noch mal anpacken. Aber nicht mehr so verbissen, sondern viel gelassener. Na, jetzt machen Sie aber Scherze. Ich spreche von meiner Tochter, Sie, und Sie unterstellen mir, dass ich... Na, also mit einem Kind hat man schon Sorgen genug. Und außerdem, nach 20 Ehejahren, da ist man in der Hinsicht nicht mehr so heißblütig. Glauben Sie, dass Sie das auf andere Lebensbereiche werden anwenden können? Jetzt hören Sie mal, ich bin eine anständige Frau. Sie sehen sich einem Vorwurf ausgesetzt. Das kann man doch so verstehen. Ich versichere Ihnen, auch wenn ich vorhin auf ihn geschimpft habe, aber ich bin meinem Mann seit 20 Jahren absolut treu. Können Sie dafür irgendeinen Grund angeben? Was wollen Sie damit sagen? Was gucken Sie mich denn die ganze Zeit so starr an? Sie haben doch keine Absichten. Oder nehmen Sie an, dass ich vielleicht, also dass ich mit Ihnen... Nun, es fällt Ihnen wohl im Moment noch etwas schwer, darüber zu reden. Aber ich habe doch den Eindruck, Sie sind jetzt etwas gelöster. Also, so eine Unverschämtheit ist mir doch noch nie vorgekommen. Sie werden gleich sehen, wie gelöst ich bin. Sie haben dadurch, dass Sie mit mir gesprochen und Ihr Problem vertieft haben, etwas mehr Mut bekommen. Ihr Tonfall ist ruhiger geworden. Mut bekommen? Was bilden Sie sich ein, Sie ekelhafter Schürzenjäger? Kommt Ihnen dieser Tonfall auch noch ruhig vor? Sie haben sich jetzt vorgenommen, ich will's mal probieren. Ich will nichts probieren, nichts! Sie können sich hier völlig frei fühlen. Sie haben im Moment das Gefühl, Sie allein schaffen das nicht mehr. Also, Sie möchten sich einfach frei fühlen, weil der Druck sonst unerträglich wird. Sie haben dadurch, dass Sie mit mir gesprochen und Ihr Problem vertieft haben, etwas mehr Mut bekommen. Ihr Tonfall ist ruhiger geworden. Sie haben sich jetzt vorgenommen, ich will's mal probieren. Sie können sich hier völlig frei fühlen. Hilfe! Um Gottes Willen! Hilfe! Mechaniker, bitte nach Beratungszimmer 11. Mechaniker, bitte nach Beratungszimmer 11. Mechaniker, bitte nach Beratungszimmer 11. Mechaniker, bitte nach Beratungszimmer 11. Das war das Kurzhörspiel Endlose Hilfe von Andreas Eike. Die Rollen und ihre Sprecher: Frau Remmert, Christiane Eisler, Verkäuferin, Lautsprecherstimme Melanie de Graaf, Therapeut Klaus Helmer, Herr Fricke Karl Maldeck, Patient Walter Morbitzer, Frau Philipp Inge Rassatz. Regie Dieter Munk. Sie hörten eine Produktion des Hessischen Rundfunks aus dem Jahr 1980.